2, 1, go! Kommunistenkneipe, der Podcast mit Paddy und Flo von DK. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Kommunistenkneipe. Antimarxismus, Kritik am Gegenstandpunkt, das ist das Thema heute der Folge. Was es eigentlich mit dem Gegenstandpunkt auf sich hat, was die Kritik am Gegenstandpunkt ist in dieser Folge, dazu kommen wir gleich. Aber zuerst will ich Flo und unseren Gast begrüßen, und zwar haben wir zu dem Thema Thanasis Panides eingeladen. Erstmal hallo und danke, dass du da bist. Hey, ja, gerne. Und ja, also gerne immer. Genau, Thanasis, du, oder nee, erstmal, sorry, ich habe am besten noch Flo begrüßen, ne? Sorry, das habe ich jetzt, ja, Flo, du bist natürlich auch da. Hi, Flo. Hallo, kein Problem. Ich bin ja immer da. Thanasis ist nicht immer da, deswegen, herzlich willkommen von meinem. Ist ja fast schon mal ein Gag, dass wir uns vergessen gegenseitig am Anfang. Genau, Thanasis, du warst ja schon zu Gast bei uns, da ging es damals um die Debatte zu China. Du bist Mitglied der kommunistischen Organisation. Du hast auch bereits einen längeren Text veröffentlicht, wo du dich sehr ausführlich mit dem Gegenstandpunkt beschäftigt hast. Und deswegen. Ja gut, das ist schon ganz alt. Schon ganz alt, aber trotzdem denke ich immer noch sehr aktuell oder zumindest ganz gut als Grundlage. Genau, deswegen dachten wir, dass du da sehr geeignet wärst als Gast. Dazu mal ausführlicher zu reden mit uns. Der Gegenstandpunkt, was ist das eigentlich? Also der Gegenstandpunkt ist erstmal ein Theoriemagazin, das erstmals 1992 erschienen ist, das sich selbst als marxistisch versteht. Es ging unter anderem hervor aus der sogenannten marxistischen Gruppe, die sich aber 91 aufgelöst hat. Der Gegenstandpunkt erscheint regelmäßig und widmet sich halt verschiedenen Grundsatzfragen, also Analyse des bürgerlichen Staates, der kapitalistischen Ökonomie, Imperialismusanalyse und das auch anhand von aktuellen politischen Entwicklungen. Darüber hinaus ist es aber auch so, dass der Gegenstandpunkt Lesekreise veranstaltet, Diskussionszirkel und auch ein größeres Umfeld hat, das quasi über das Magazin hinausgeht. Ja, warum reden wir heute eigentlich über den Gegenstandpunkt? Normalerweise ist es ja so, dass wir vermeiden wollen, bei uns in der Kommunistenkneipe bestimmte Organisationen oder Parteien direkt zu kritisieren. Jetzt in dem Fall ist es aber so, dass es sich ja beim Gegenstandpunkt streng genommen nicht um eine Organisation handelt. Und zudem ist es so, dass wir auch in den letzten ein, zwei Jahren, würde ich sagen, einen gewissen Bedeutungszuwachs erlebt haben. Des Gegenstandpunkts in der deutschen Linken und auch der Argumentation, der Weltanschauung, sage ich mal. Und ja, wir haben da einiges auszusetzen an diesen Argumenten und an der Weltanschauung des Gegenstandpunkts, dazu gleich mehr. Kommen wir doch direkt zum ersten Punkt vielleicht, ne? Also zum ersten Kritikpunkt am Gegenstandpunkt, der, glaube ich, sehr verbreitet ist, den man dann auch relativ schnell hört, den du auch aufgreifst, Thanasis, in deinem Text, und zwar die Kritik der Praxisfeindlichkeit letztlich. Genau, also die Kritik am Gegenstandpunkt ist, dass er sich nur mit Theoriedebatten beschäftigt, nur mit Ideologiekritik, aber eigentlich jegliche Intervention in reale Kämpfe, jegliche Realorganisierung eigentlich ablehnt und letztlich auch ein sehr, sehr elitäres Marxismusverständnis hat und auch ein sehr elitäres Verhältnis zur Arbeiterinnenklasse. Vielleicht kannst du mal, Thanasis, da noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen, also was da eigentlich, was da die Kritik ist oder die Problematik an der Stelle. Ja, klar, also das ist schon ein sehr wichtiger Punkt, glaube ich, und wie du schon sagst, ist das so das, was man vielleicht am häufigsten hört, auch an Kritik oder so das Anknüpfungsfähigste, dass Leute am Gegenstandpunkt kritisieren, dass sie halt keine Praxis haben, aber dann die Theorie, die findet man dann zumindest interessant oder so. Ich würde natürlich sagen, dass das miteinander zusammenhängt, ne? Also dass das Fehlen einer revolutionären Praxis daher kommt, dass auch die Theorie letzten Endes nicht revolutionär ist oder problematisch ist. Da muss ich jetzt, glaube ich, ein bisschen vorgreifen eigentlich, weil das Problem fängt eigentlich schon bei den philosophischen Grundlagen an oder bei der Erkenntnistheorie eigentlich, die der Gegenstandpunkt hat. Weil sie, also sie stellen sich das ja so vor, dass man eben richtige Erkenntnisse über die Welt sich machen kann oder haben kann und die wird dann halt einfach durch richtige Argumente vermittelt und die Leute können das dann annehmen oder nicht annehmen. Also man lässt sich das einleuchten, sagen sie dann gerne. Und weil das so einfach funktioniert, muss man eigentlich auch nichts anderes machen, als diese Argumente in den grauen Bänden, also in diesen Gegenstandpunktheften, rauf und runter zu rattern und dann einfach zu hoffen, dass die Leute das lesen und sich das einleuchten lassen. Was ist daran das Problem? Also die Gegenstandpunktler, die verstehen halt nicht oder wollen nicht verstehen oder sie lehnen das grundsätzlich ab, dass das Bewusstsein ja auch durch die praktische Auseinandersetzung mit der Welt entsteht. Also die Frage, ob jemand sich die Argumente von Kommunisten einleuchten lässt, das ist ja nicht einfach eine Willensentscheidung, wo man jetzt einfach sich dafür oder dagegen entscheidet, einfach so, sondern das hängt von einer Menge Faktoren ab, die oft gar nicht so viel mit den Argumenten selbst oder wie gut die Argumente sind zu tun haben. Also zum Beispiel, in welchem Kontext trifft man eine Person an? Hat sie bestimmte Erfahrungen gemacht, die dieses kommunistische Argument, was die Person dann hört, bestätigen oder sie dafür irgendwie öffnen? Hat die Person vielleicht den Kapitalisten oder die Kapitalistenklasse selbst irgendwie schon als ihren Gegner wahrgenommen oder kommt sie von einem Standpunkt her, wo man irgendwie dem kritisch gegenübersteht? Oder vielleicht auch sowas wie, ob derjenige, der mit der Person redet, sympathisch wirkt oder so wirkt, als könnte er die eigene Lebenslage nachvollziehen. Ob der Kommunist, der mit einem redet, jemand im eigenen Betrieb ist, den man gut kennt, oder jemand, der von außen kommt, um einen zu belehren und so weiter und so fort. Da könnte man jetzt noch sehr lange drüber reden, weil, also ich glaube, die Art und Weise, wie ein Inhalt des Bewusstseins zustande kommt, das ist nicht irgendwie durch einen Faktor bestimmt, sondern durch viele, ne? Und also auch sehr vieles von dem, was man unter Psychologie fassen kann, was der Gegenstandpunkt ja aber auch grundsätzlich ablehnt, die Psychologie. Und sie entscheiden sich eigentlich einfach, diese Faktoren auszublenden und zu sagen, die sind alle irrelevant. Und das ist, denke ich, schon ein sehr seltsames Vorgehen, weil die Erfahrung ja eigentlich ziemlich eindeutig beweist, dass das nicht irrelevant ist. Also eigentlich müsste das auch den GSP-Lern irgendwie klar geworden sein, wenn sie mit Leuten reden, dass es von verschiedenen Faktoren abhängt, ob ihre Theorie angenommen wird oder nicht. Und sie kommen deshalb auch zu einer Theorie, die Bedeutung des Klassenkampfs für die Entstehung des Bewusstseins eigentlich völlig verneint. Also die würden teilweise dann schon sagen, dass Klassenkampf oder ein Kampf im Betrieb um einen höheren Lohn oder sowas, dass man das schon machen kann. Oder auch, dass die Arbeiterklasse ein Interesse an der Revolution haben sollte, weil sie ja ausgebeutet werden. Aber da bleiben sie dann auch stehen. Also die Frage, wie man dann genau die Arbeiter im Betrieb organisiert, mit welcher Strategie die Kommunisten für den Sozialismus kämpfen sollten, wie man zum Beispiel daran arbeitet, in den Gewerkschaften hegemonial zu werden und so weiter und so fort. Ne? Also all diese praktischen Punkte spielen dann gar keine Rolle. Also ich habe vielleicht so eine kleine Anekdote, da erinnere ich mich noch dran aus meiner Uni-Zeit. Da gab es ja immer wieder so Bildungsproteste und Besetzungen und so weiter. Und in dem Rahmen gab es dann natürlich auch Diskussionen über die Rolle von solchen Tageskämpfen, wie jetzt zum Beispiel im Bildungsbereich. Und da weiß ich noch, wie ein GSPler, also ich kürze das jetzt immer ab, ne? Gegenstandpunkt, Mitglied oder Agitator oder wie auch immer, damals argumentiert hat und der meinte dann so, ja, ist ja schön und gut, man kann natürlich jetzt für Verbesserungen kämpfen, wenn einem das wichtig ist, aber nach dem Stand der Wissenschaft leben wir ja nur einmal, und da fühlt er sich, glaube ich, besonders schlau, als er es gesagt hat, und dann macht es natürlich mehr Sinn, in der Zeit, die man hat, die Leute gegen den Kapitalismus zu agitieren. Also das hat für mich wirklich nochmal auf den Punkt gebracht, was da eigentlich falsch ist bei diesem Herangehen, dass man das also als zwei völlig getrennte Bereiche sieht. Ne? Also man kann entweder gegen irgendwelche Missstände, also konkrete, kleinere Sachen im Kapitalismus jetzt kämpfen oder die Leute für den Sozialismus gewinnen, und das hängt gar nicht miteinander zusammen. Und letzten Endes bedeutet Praxis bei denen ja dann wirklich einfach, dass man Vorträge hält und Zeitungen verteilt und mehr nicht. Ne? Und die praktische Konfrontation mit dem Klassengegner, ob jetzt auf der Straße oder im Arbeitskampf oder so, das spielt absolut keine Rolle. Und die Orientierung auf die Arbeiterklasse, die besteht bei denen dem Wort nach irgendwie schon. Also das ist dann auch anders als zum Beispiel bei so Wertkritikern, die das grundsätzlich ja ablehnen würden. Also das ist eine andere Strömung. Aber in Wirklichkeit orientiert man eigentlich ausschließlich auf Akademiker. Und das ist übrigens, also bei den Vorgängern des Gegenstandpunkts in den 70ern, die haben das auch explizit mal so gesagt, dass sie vor allem Akademiker erreichen wollen. Und das geht ja auch gar nicht anders, ne? weil die Kluft zwischen dem, was wie der Gegenstandpunkt handelt und agiert, und dem Bewusstsein der Arbeiterklasse ist so unüberbrückbar groß, dass man die gar nicht erreichen kann eigentlich damit, ne? Also wenn man überhaupt nicht an deren Bewusstseinsstand ansetzt. Okay, du hast jetzt die Erkenntnistheorie des GSP, Gegenstandpunkt, Abkürzung, schon vorausgenommen, deswegen würde ich da jetzt nicht nochmal ganz explizit zu fragen, vielleicht noch ein paar Bemerkungen. Ich finde, vieles steht und fällt schon mit dieser Erkenntnistheorie beim GSP, weil sich daraus sehr viel ableitet. Du hast eben schon benannt, dass eigentlich ja auch marxistische Basics von den damit abgelehnt werden. Zum Beispiel die ganze dialektische Methode, der dialektische Materialismus auch, dazu kommen wir sicher noch. Aber eben auch psychologische Faktoren. Also die Agitation, die der GSP betreibt, scheint aus ihrer Sicht nicht in irgendeinem historischen, sozialen, spezifischen Kontext stattzufinden, sondern es ist dann immer die Entscheidung des Subjekts, ob man sich die richtigen oder falschen Argumente einleuchten lässt oder nicht. Und ich habe da auch eine kleine Anekdote, vielleicht nur als Randbemerkung. Das geht bei einigen so weit, dass sie sagen, also ich bin übrigens der Erste, der bei Kritik an bürgerlicher Psychotherapie oder Psychologie dabei ist. Da gibt es auch fundierte marxistische Kritik dran. Absolut. Also kann man nochmal eine Folge machen. Aber was sie machen, ist was sehr Grundsätzliches, was auch diese ganzen Kritiken eigentlich mit einschließt in ihrer Kritik wiederum. Es geht so weit, dass sie sagen, wenn jemand beispielsweise eine Spinnenphobie hat oder so oder irgendwelche Ängste entwickelt, das gibt's ja im klinischen Kontext, dass auch das eigentlich nur eine Entscheidung wäre. Also die Person müsste sich dann entscheiden, dass es eine falsche, was natürlich krass, stimmt. Okay. Also natürlich, es stimmt, es ist falsch, vor einer Spinne Angst zu haben, jedenfalls in Norddeutschland oder Süddeutschland oder so. Aber spielen dann ja bestimmte biopsychosoziale Faktoren ja schon noch eine Rolle und vielleicht auch erlerntes Verhalten und so weiter. Und das halten sie alles für eine absurde Debatte. Ich finde aber eher, dass so eine Aussage absurd ist. Und ist jetzt eine kleine Anekdote, sagt aber viel aus über die ganze Erkenntnistheorie. Naja, ich finde, sie gehen vielleicht, weil wir das jetzt, glaube ich, schon... Soll ich noch zur Erkenntnistheorie noch was sagen? Ja, also kann ich schon genau, ergänzt. Okay, dann würde ich sagen, irgendwie, wenn wir uns jetzt die Erkenntnistheorie des GSP anschauen, was wäre da zusätzlich noch wichtig zu begreifen, um sich auch richtig kritisch damit auseinanderzusetzen? Dann machen wir es doch noch mal ein bisschen ausführlicher. Ja, also ich würde sagen, also das ist der Betrug sozusagen, also meine ich jetzt gar nicht in so einem bewussten Sinne, ne, aber das Falsche beim GSP fängt eigentlich ja damit an, dass sie behaupten, keine Methode zu haben eigentlich und keine Weltanschauung zu haben. Und das liegt eben daran, dass sie... also dass sie irgendwie davon ausgehen, dass Tatsachen, die man so mit den Sinnesorganen wahrnehmen kann, einfach auf der Hand liegen und man muss sie dann einfach nur erkennen. Und natürlich sagen sie jetzt auch, also die leugnen jetzt nicht, dass es auch falsche Erkenntnis gibt, aber eigentlich können sie schon nicht mehr so richtig erklären, weshalb Leute die Welt falsch erkennen. Ne? Also das ist eigentlich dann, habe ich zumindest jetzt noch nichts von denen gehört, wie das eigentlich funktionieren soll. Und ja, wie sieht der Marxismus das, also um das mal zu kontrastieren? Und als Marxisten bestreiten wir natürlich nicht, dass es objektiv wahre und falsche Aussagen gibt. Ne? Also wir sind keine Relativisten in dem Sinne, die jetzt irgendwie sagen, alles ist irgendwie relativ und alles hängt irgendwie vom Standpunkt ab oder so. Das ist natürlich auch Quatsch. Also jetzt irgendwie so eine Aussage wie Sozialismus kann niemals funktionieren oder so, ist objektiv unwahr, würde ich sagen. Sonst hätte der Sozialismus nicht mehr als 70 Jahre existieren können. Ne? Genau. Worum es aber geht, ist, dass Erkenntnis ja nicht losgelöst von einem bestimmten Standpunkt vonstatten geht, also von einem bestimmten weltanschaulichen Standpunkt und auch ja einer bestimmten Position, die jemand in der Gesellschaft hat. Und das ist ja das, was der Gegenstandpunkt leugnet. Also sie sagen, es geht nicht um einen Standpunkt, von dem aus man die Welt wahrnimmt, sondern nur darum, ob man sie jetzt richtig oder falsch wahrnimmt. Und das bedeutet dann zum Beispiel, dass... wenn man sich jetzt das ansieht, was Marx im Kapital geschrieben hat, um die kapitalistische Gesellschaft zu analysieren, das ist einfach nur eine richtige Theorie und die hat per se erstmal nichts mit dem Interesse der Arbeiterklasse zu tun. Aber das ignoriert natürlich, dass das erkennende Subjekt nicht einfach so ein neutraler Beobachter der Welt ist, ohne irgendwelche Voraussetzungen, der so außerhalb der Welt steht und von außen auf die Welt guckt, sondern dass das erkennende Subjekt natürlich selbst Teil dieser Welt ist und dass Interessen und auch Erfahrungen, die man gemacht hat, die Art und Weise, wie man die Welt wahrnimmt, natürlich auch prägen und bestimmen. Und das, jetzt kann man natürlich sagen, man kann auch irgendwie Bücher lesen und dann kann man auch verstehen, wie der Kapitalismus funktioniert und das Wesen dieses Klassengegensatzes im Kapitalismus verstehen. Es ist theoretisch, es ist schon auch möglich, denke ich, das darüber auf einer bestimmten Ebene zu verstehen. Aber die Frage ist ja, also warum lässt man sich darauf überhaupt ein? Warum entwickelt man Interesse daran, das zu verstehen? Und warum findet man das dann einleuchtend? Und das ist natürlich sehr viel naheliegender, wenn man irgendwie die Konfrontation mit dem Kapital selbst schon erlebt hat oder diesen Interessensgegensatz selbst schon erlebt hat und gemerkt hat, dass also zum Beispiel jetzt im Betrieb oder so in jeder Millimeter der eigenen Interessen nur im Kampf gegen die Interessen der Bourgeoisie erkämpft wird. Oder man könnte sich auch die bürgerliche Ökonomie angucken, ne? Also die, ich würde sagen, die bürgerliche Ökonomie, die geht ja nicht davon aus, dass die Arbeit den Wert schafft, so wie das noch die klassische bürgerliche Ökonomie gemacht hat, also die heutige neoklassische bürgerliche Ökonomie, die gehen ja einfach, stellen sich das ja so vor, es gibt eben konkurrierende Individuen, die wollen alle für sich den größtmöglichen Nutzen herausschlagen und ja, irgendwie kommt dann dabei durch das Wechselspiel von Angebot und Nachfrage kommen dann Preise heraus, um das jetzt mal ganz grob zu vereinfachen. Und also worum es mir hier geht, ist, dass diese Theorie eigentlich einfach den Standpunkt des Kapitalisten in der Konkurrenz widerspiegelt. Also es ist, glaube ich, kein Zufall, dass die bürgerliche Theorie eben auch ausgeht von dem Alltagsbewusstsein, das die bürgerliche Klasse, also die Kapitalistenklasse hat. Ja? Also die Kapitalisten selber, für die sieht das ja auch so aus, als wären das einfach konkurrierende Subjekte auf dem Markt und die bestimmen die wirtschaftliche Entwicklung. Und die ganzen Rahmenbedingungen und historische Gesetzmäßigkeiten und so weiter, will ich jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber das, das spielt für sie in ihrer Ideologie keine Rolle. Und warum hinterfragen die Kapitalisten das nicht? Natürlich auch deshalb nicht, weil diese Theorie absolut wunderbar zu ihrem Interesse passt, weil das natürlich eine Theorie ist, die den Kapitalismus rechtfertigt. Also da kommt keine Ausbeutung drin vor in dieser Theorie. Oder dass der Kapitalismus ständig Krisen hervorbringt, kommt dann auch nicht vor, ne? Also das sind jetzt vielleicht so Beispiele, die einfach zeigen, dass man, also das Erkenntnis nicht einfach von, ja, also das ist nicht, man ist nicht ein neutrales Subjekt, das irgendwie die Welt erkennt. Die Erkenntnis fließt einem so zu oder so, sondern man geht eben aus von einem bestimmten Standpunkt und der prägt die Art und Weise, wie man die Welt sieht. Das heißt natürlich jetzt nicht, vielleicht noch das als Letztes, um da jetzt nicht falsch verstanden zu werden, das heißt nicht, dass es nicht auch wissenschaftliche Erkenntnisse gäbe, die man jetzt irgendwie universell anerkennen müsste, also dass es irgendwie ein, also ich habe mit Leuten schon diskutiert, die der Meinung waren auch, also im linken Spektrum jetzt, dass der menschengemachte Klimawandel wäre irgendwie eine Erfindung der bürgerlichen Wissenschaft. Und natürlich sind die meisten Klimatologen bürgerlich, aber es gibt trotzdem irgendwie harte wissenschaftliche Fakten natürlich. Ja, aber wie man die Ursachen davon sieht, ne, also ob man jetzt nur irgendwie oberflächlich das auf das CO2 zurückführt, oder ob man fragt, unter welchen gesellschaftlichen Bedingungen das jetzt produziert wird, das ist dann wieder eine Frage des weltanschaulichen Standpunkts und damit auch des Klassenstandpunkts. Und ja, und das hat für die Praxis natürlich sehr weitreichende Konsequenzen, diese Erkenntnistheorie. Das haben wir eben schon kurz besprochen. Ja, dazu fällt mir noch eine kleine Anekdote ein. Ich will es auch jetzt nicht zu weit jetzt zu ausführlich machen, aber das fand ich so interessant in einer Diskussion mit dem GSPler, wo es auch genau um diesen Aspekt ging, der Erkenntnistheorie. Wurde mir vorgeworfen, ich sei elitär, weil ich quasi normale Menschen oder Arbeiterinnen für dumm halten würde, dass sie quasi nicht in der Lage wären, rational Argumente zu erfassen und sowas. Fand ich auch sehr interessant, dass quasi das umgedreht wurde. Was aber ja gar nicht unser Punkt ist, ne? Wir sagen ja nicht, dass Arbeiterinnen jetzt nicht in der Lage sind, sich umfassend marxistisch zu bilden oder so, aber einfach nur, dass das halt nicht der einzige Zugang ist oder dass es halt noch viele Faktoren gibt, die ja, den Erkenntnisprozess beeinflussen, ne? Also neben dem ganz rationalen Weg, sage ich mal. Ja, damit direkt verbunden, also das ist natürlich alles irgendwie miteinander verbunden, aber wichtiger Aspekt, was eigentlich häufig auch im Zentrum, finde ich, der GSP-Ideologie steht, ist ihre Staatskritik. Das ist ein sehr großes Fass, aber wir müssen es aufmachen, um uns mit ihnen auseinanderzusetzen. Es ist ja eigentlich das, die GSP-Staatskritik, was manche als besonders klug oder genial wahrnehmen. Das kommt mir jedenfalls so vor in Diskussionen mit GSPlern. Ich finde aber eigentlich, dass es sich bei genauerer Betrachtung als dem Marxismus komplett entgegengesetzt entpuppt. Vielleicht magst du, Thanasis, mal kurz referieren, was die Staatsauffassung des GSP im Kern ausmacht und inwiefern sich das eigentlich von marxistischen Vorstellungen unterscheidet. Ja, genau. Also ich glaube, man kann, also ich würde auch sagen, dass das der marxistischen Auffassung entgegengesetzt ist. Aber ich finde es halt immer auch wichtig, noch dann zu erklären, warum es falsch ist. Ne? Weil man kann ja auch, also dann kommen die GSPler immer, ja, aber Marx hatte ja, könnte ja auch Unrecht gehabt haben. Was ja auch stimmt, ne? Auch. Also, ja. Ja, klar. Genau. Aber also so, vielleicht erstmal warum, ja, oder vielleicht geht es auch in, also vielleicht geht es, kann man das auch gar nicht so richtig trennen. Ne? Also ich versuche erstmal darzustellen, was die Staatsauffassung bei denen ist. Also für sie ist der Staat eigentlich so sowas wie der Ausgangspunkt der gesamten Gesellschaftsanalyse oder so ein, oder der Dreh- und Angelpunkt. Weil, also für sie gibt es eigentlich die kapitalistische Gesellschaft nur deshalb, weil es den Staat gibt. Der Staat hat ein Interesse an der Vermehrung des Reichtums und seiner Macht und er richtet deshalb, richtet er sich sozusagen die kapitalistische Produktionsweise ein als ein Mittel, um diesen, ja, um den Reichtum, um seinen Reichtum zu vermehren. Also darauf greift er dann mit Steuern zu und so weiter. Und die Gesetze, die der Staat eben erlässt, seine Wirtschaftspolitik und so weiter, das sind alles Instrumente, um sich den Kapitalismus so einzurichten, dass der eben als Mittel der Reichtumsvermehrung oder also um diesen Zweck zu verfolgen fungiert. Ja, und der sagt, also der GSP sagt das dann auch ganz klar, der Staat ist das Subjekt der Ökonomie. Das ist, glaube ich, schon mal eine ganz andere Auffassung als im Marxismus, weil der Marxismus, würde ich sagen, betrachtet nicht den Staat irgendwie isoliert als das Subjekt der Geschichte oder der Ökonomie oder von was auch immer, sondern die Klassen. Dann geht es um die Frage, in welchem Verhältnis steht eigentlich der Staat zu den Klassen. Für den Gegenstandpunkt ist der Staat neutral gegenüber den Klassen in gewisser Weise und steht über diesen Klassen. Denn er unterwirft ja alle, also er unterwirft alle Staatsbürger gleichermaßen seiner Herrschaft und die müssen sich alle dann an die Spielregeln des Kapitalismus halten. Deshalb sagt er, das gilt ja genauso für die Kapitalisten, deswegen ist der Staat eigentlich nicht ein Staat der Kapitalisten, sondern er ist ein Staat irgendwie der kapitalistischen Reichtumsvermehrung oder sowas vielleicht, aber nicht ein Staat der Kapitalistenklasse. Gleichzeitig sagen sie dann aber auch, dass der Staat auch Ausdruck der Interessen und des Willens der Bürger ist, jedenfalls der demokratische Staat. Und hier muss man jetzt dazu sagen, direkt, dass für den Gegenstandpunkt Demokratie einfach bürgerliche Demokratie ist. Die haben da gar keine Differenzierung oder so. Also die gehen auch wirklich davon aus, dass das die richtige Demokratie ist. Da gibt es dann auch nicht irgendwie noch Anführungszeichen an diesem Begriff oder sowas. Sondern für den GSP ist der bürgerliche Staat jetzt zum Beispiel in der Bundesrepublik oder so, ist wirklich die Herrschaft des Volkes. Und das Volk ist deshalb auch eigentlich der Feind aus Sicht des Gegenstandpunkts. Also da kommen wir, glaube ich, später noch zu. Ne? Deswegen, weil ich wollte das hier nur schon mal gesagt haben, weil das, denke ich, wichtig ist für das Staatsverständnis auch. Also für den Marxismus ist der Staat, wie gesagt, ja nicht das Subjekt und die kapitalistische Wirtschaft nicht das Objekt, sondern der Staat ist für uns, sage ich jetzt mal, ist ja die politische Herrschaft derjenigen Klasse, die auch im ökonomischen Bereich die herrschende Klasse ist. Und natürlich heißt es jetzt nicht, also natürlich hat der Gegenstandpunkt auch einen richtigen Punkt, wenn er sagt, dass der Staat die Gesetze natürlich festlegt und ohne die Gesetze gibt es das Privateigentum nicht oder es ist zumindest nicht gesichert. Und diese Gesetze gelten grundsätzlich für alle gleich. Das ist auch natürlich in der bürgerlichen Gesellschaft anders als im Feudalismus zum Beispiel, wo es dann auch rechtliche Unterschiede zwischen den Klassen gibt. Das gibt es ja jetzt im Kapitalismus normalerweise nicht. Aber das konstitutive Verhältnis, also die Frage, wer bringt eigentlich wen hervor, das ist ja eigentlich in erster Linie andersherum. Also der Staat existiert nicht irgendwie als so eine übernatürliche Kraft, die sich entschieden hat, die Gesellschaft hervorzubringen. So der unbewegte Beweger oder so, wie würden das die Philosophen nennen. Sondern der Staat ist ja das Produkt der Klassengesellschaft. Und weil die Gesellschaft eben durch die Klassengegensätze zerrissen ist und widersprüchlich ist, damit sie so existieren kann und nicht auseinanderfliegt, gibt es den Staat, der mit Gewalt diese Klassengegensätze aufrechterhält. Und da die Gesellschaft jetzt eine kapitalistische Gesellschaft ist, existiert die Staatsmacht eben auch, um die Akkumulation des Kapitals zu organisieren, also dass eben die Kapitalisten reicher werden und das ganze Getriebe der kapitalistischen Produktionsweise am Laufen zu halten. Und wenn das stockt, dann gibt, also wenn es keine ausreichenden Profite gibt, gibt es auch keine Investitionen, dann werden Leute arbeitslos, das ganze System gerät in die Krise und das ist sozusagen dann Bedingung für alles andere. Und also so weitgehend hat der Gegenstandpunkt natürlich recht, dass der Staat Das sagt ja auch, das ist ja das, was Engels meint, wenn er den Staat ideellen Gesamtkapitalisten nennt, dass der Staat eine Funktion für die gesamte, also ja, für die Aufrechterhaltung dieser Gesellschaftsordnung hat. Das steht aber nicht im Widerspruch dazu, dass er eben auch ein Staat der herrschenden Klasse ist. Das sind nämlich ja keine neutralen Funktionen, sondern das bedeutet ja, dass der Staat, das habe ich ja schon gesagt, er sichert damit eigentlich die ständige Bereicherung der Kapitalisten ab und setzt sie durch. Und ja, warum tut er das? Ne? Das ist ja die Frage. So könnte er sich auch entscheiden, einfach eine andere Produktionsweise einzuführen. Das ist ja eigentlich dann impliziert damit, ne? Wenn man sagt, der Staat richtet diese Produktionsweise ein. Aber das kann er natürlich nicht, denn der bürgerliche Staat ist eben die Herrschaft des Kapitals. Und das ist auch historisch so, ne? Dass der bürgerliche Staat aus dem Feudalstaat entstanden ist, über gewisse Übergangsformen wie den Absolutismus, konstitutionelle Monarchie und so weiter. Aber er ist eben dann zum bürgerlichen Staat geworden, weil die Bourgeoisie seit der Renaissance und in der Aufklärung, in der industriellen Revolution, schließlich dann durch die bürgerlichen Revolutionen immer mehr Macht gewonnen hat und schließlich die Macht übernommen hat. Also in den bürgerlichen Revolutionen hat die Bourgeoisie ja auch politisch die Macht übernommen. Und seitdem ist der bürgerliche Staat eben eine politische Herrschaft dieser Klasse, ja, und setzt deren Interessen durch und kann auch gar nicht wieder zurück zum Feudalismus, weil man kann nicht einfach die Produktivkräfte von heute mit in einer Gesellschaft anwenden, die auf Leibeigenschaft beruht oder so. Ne? Also das sind Gesetzmäßigkeiten. Und er kann auch nicht einfach den Sozialismus einführen. Und das ist jetzt eigentlich die entscheidende Frage, warum er das nicht kann. Und da würde ich jetzt sagen, aus marxistischer oder marxistisch-leninistischer Sicht, das geht deshalb nicht, weil der Staat eben nicht losgelöst von der Bourgeoisie existiert. Sondern der Staat, also der bürgerliche Staat, organisiert ja die Herrschaft der Bourgeoisie und er ist eigentlich diese Herrschaft selber. Und die Bourgeoisie kontrolliert ja auch den Staat durch ihre Vertreter, aber auch dadurch, dass sie eigentlich ja in gewisser Weise verwächst mit dem Staat. Also so richtig das ist, wenn Engels sagt, der Staat ist ideeller Gesamtkapitalist, das ändert ja nichts daran, dass dann immer noch konkret festgelegt werden muss, was denn eigentlich diese Interessen des Gesamtkapitals sind. Also das ist, glaube ich, nicht einfach so gegeben, sondern darum kämpfen die Kapitalisten ja auch untereinander, weil die sich da auch nicht einig sind. Die haben ja auch widersprüchliche Interessen. Und die konkurrieren also nicht nur ökonomisch, sondern ja auch auch politisch in gewisser Weise, um den Zugang zu den staatlichen Institutionen. Also deswegen gibt es Lobbyismus. Das ist ja der Grund dafür, weshalb die Monopole oder die großen Kapitalisten eben auch an den Gesetzen mitschreiben, die dann ihren Geschäftsbereich betreffen und so weiter. Warum sie eben enge Beziehungen zu staatlichen Vertretern unterhalten und ja auch viel Geld da investieren. Ne? Also gibt ja einen Grund, warum sie dafür Geld investieren, weil sie natürlich auch innerhalb des Staates ihre spezifischen oder partikularen Interessen als einzelne Kapitalisten durchsetzen wollen, auch dann teilweise gegen andere Kapitalisten. Und das wird eigentlich beim Gegenstandpunkt ignoriert. Das spielt eigentlich keine Rolle, weil sie sich den Staat als so ein isoliertes Ding vorstellen, was über den Klassen schwebt und eben nicht als Teil der gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen das Kapital auch seine Herrschaft ausübt. Und deswegen können sie eigentlich gar nicht verstehen, was der Staat überhaupt ist. Und ja, jetzt habe ich sehr lange geredet, vielleicht noch einen Punkt dazu. Also das ist eigentlich eine Form des methodologischen Individualismus. Also sie sehen eben die Geschichte nicht als durch das Handeln der Klassen bestimmt letzten Endes, die wiederum unter bestimmten objektiven Bedingungen handeln. Und das sind eben vor allem die Produktionsverhältnisse und die Produktivkräfte in einer Gesellschaft, sondern sie stellen sich den Staat wie so ein Individuum vor, was frei handeln kann. Ne? Und das ist eine total bürgerliche Auffassung. Es ist genau das, wie diese liberalen Rational Choice Theorien, also wer an der Uni mal Politikwissenschaft studiert hat, der kennt das, wie die argumentieren. Also zum Beispiel gibt es diese Theorie des Realismus in den internationalen Beziehungen, die stellt sich, das ist eigentlich fast die gleiche Vorstellung, wie der Gegenstandpunkt hat, die stellen sich das so vor, dass Staaten monolithische Einheiten sind und die haben Interessen und die vertreten sie in Konkurrenz zueinander. Politisch geht das in eine ganz andere Richtung als beim Gegenstandpunkt, ne? Das ist ja eher eine konservative Theorie, die dann damit das Handeln der Staaten rechtfertigt. Aber also das ist vom Herangehen eigentlich genau die gleiche Vorstellung, weil die Tatsache, dass die Staaten Klasseninteressen vertreten und dass es einen Klassenkampf auch gibt, und auch einen Kampf innerhalb der Klassen, und also jetzt in dem Fall innerhalb der Bourgeoisie, das wird außer Acht gelassen. Aber das ist natürlich ein politisch auch sehr wichtiger Punkt, ne? Weil das Argument gegen den bürgerlichen Staat ist ja eigentlich für uns eigentlich, dass die Staaten eben die Interessen der Kapitalisten und nicht die der Arbeiterklasse vertreten. Und man deshalb eben auch dagegen kämpfen muss und sich organisieren muss dagegen. Ja, du hast ja gerade schon gesagt, also der Gegenstandpunkt betrachtet den bürgerlichen Staat jetzt nicht primär als Instrument der Klassenherrschaft der Bourgeoisie, sondern sieht ihn wirklich auch als Ausdruck des Volkswillens. Und daraus resultiert ja auch, ja, also eine mangelnde Sympathie für die Mehrheitsbevölkerung, für das Volk oder fast schon Verachtung, die halt mit der Nation gleichgesetzt wird. Und also auch jeglicher Bezug irgendwie zu Volk und Nation oder auch zu nationaler Unabhängigkeit oder Befreiung wird ja vom GSP sehr scharf zurückgewiesen oder kritisiert. Als Zustimmung letztlich als Unterwerfung unter kapitalistischer Herrschaft. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen darauf eingehen, warum das ja im Gegensatz steht zu bisherigen Positionen der kommunistischen Bewegung zur nationalen Frage zum Beispiel oder Verhältnis zu antikolonialen Befreiungskämpfen und so weiter. Mhm. Ja, also erstmal, also fast Verachtung für das Volk ist eigentlich schon eine Untertreibung. Also eigentlich ist es eine ziemlich explizite Verachtung für das Volk teilweise. Also das schreiben sie ja teilweise auch, dass das Volk, das sind eigentlich die Arschlöcher, die die bürgerliche Gesellschaft unterstützen, so ungefähr. Aber genau, also um jetzt ein bisschen analytischer darauf einzugehen, also es sind eigentlich zwei Themen, ne? Einmal Nation und einmal Volk. Ich fange vielleicht mal mit der Nation an. Also es ist, also wie du schon gesagt hast, eine Fundamentalablehnung eigentlich der Nation. Und ja gut, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass man in Deutschland mit der Deutschlandfahne rumlaufen muss und der Arbeiterklasse den richtigen Nationalstolz einbläuen muss. Geschweige denn, dass man hier in Deutschland einen nationalen Befreiungskampf führen müsste oder so. Also da gab es schon tatsächlich, glaube ich, in der Geschichte der kommunistischen Bewegung auch seltsame Abweichungen in diese Richtung. Und also das darauf reagiert dann sicherlich auch der Gegenstandpunkt mit seiner Kritik. Aber umgekehrt würde ich jetzt auch sagen, ist Nationalstolz nicht per se etwas Falsches oder Schlimmes. Also dass man sich jetzt mit seinem Land und seiner Kultur und Sprache oder seiner Heimat verbunden fühlt, ist, glaube ich, etwas relativ Normales. Mag sein, dass nicht alle so empfinden, aber ich glaube, es gibt sehr viele, die das so empfinden. Und dann wird immer gesagt, das ist irgendwie irrational, weil man hat ja dafür nichts geleistet. Ich finde das ehrlich gesagt kein sehr starkes Argument, weil Leute sind auch auf ihre Eltern stolz oder so, da haben sie auch nichts für geleistet. Oder es sind auch, gibt Leute, die sind stolz darauf, intelligent oder schön zu sein oder sowas, keine Ahnung. Ne? Also ich glaube, wenn man da... ja, genau, du, Flo. ja, also wenn man so anfängt, kann man, glaube ich, Stolz generell irgendwie anfangen abzulehnen oder so. Ich glaube, da kommt man nicht besonders weit. Das führt zu nichts irgendwie. Und das ist auch in jedem anderen Land als Deutschland, haben die Leute und auch die Kommunisten damit irgendwie nicht so einen verkrampften Umgang. Das hat auch viel mit der deutschen Geschichte zu tun. Und ja, ich finde das auch okay so, dass man das anderswo anders handhabt, weil nicht jedes positive emotionale Verhältnis zum eigenen Land führt irgendwie weder zum Chauvinismus noch dazu, dass man sich da mit dem Staat und der herrschenden Klasse identifiziert und sagt irgendwie, wir sitzen alle in einem Boot und unser Feind ist der Russe oder der Chinese oder der Ausländer oder so. Das Thema nationale Befreiungskämpfe, gut, das ist ein bisschen ein größeres Thema, das weiß ich nicht, ob ich das jetzt ganz... Vielleicht kann man das ein bisschen jetzt konkreter auf die Palästina, auf das Palästina-Thema vielleicht beziehen, weil es auch sehr aktuell ist. Ja, also genau, ich glaube, in Palästina ist es relativ offensichtlich, dass es einen nationalen Befreiungskampf gibt, der auch nicht nur legitim, sondern notwendig ist. Und das liegt eben daran, dass das palästinensische Volk eben als Nation von Israel unterdrückt wird und also massiv seine Rechte beraubt wird. Es gibt also ein Apartheid-System. Also welche Rechte du hast oder ob du überhaupt irgendwelche Rechte hast, einschließlich des Rechts auf Leben, wie wir gerade sehen, das hängt eben davon ab, ob man Palästinenser ist oder israelischer Jude oder auch israelischer Staatsbürger. Natürlich, es gibt auch die arabischen oder palästinensischen Staatsbürger Israels, die auch mehr Rechte haben als die Palästinenser jetzt in Gaza oder der Westbank. Aber es ist auf jeden Fall eine nationale Frage, ne? Und die nationale Befreiung, würde ich aber auch sagen, ist auch in Palästina verbunden mit dem Kampf um den Sozialismus. Aber sie ist trotzdem eine eine Frage, die sich für sich erstmal stellt. Also die kann man nicht einfach wegreden oder so. Ich würde aber sagen, es ist ein relativ seltener Fall in der heutigen Welt. Also in den meisten Ländern sehe ich keine nationale Frage in dem Sinne. Also es gibt, ich glaube, es gibt eine sehr starke Tendenz in der auch marxistischen Linken, dass man die Situation von einfach ärmeren Ländern oder weniger entwickelten Ländern verwechselt mit einer kolonialen Situation. Und ich glaube, das ist nicht, also ich glaube, das ist nicht das Gleiche, ne? Ob ein Land einfach ökonomisch sich in bestimmten Abhängigkeitsverhältnissen befindet, was in gewisser Weise alle Länder tun, oder ob das sich um eine Kolonie handelt, wo dann die Kolonisierten auch keine bürgerlichen Rechte haben und so weiter und wo ein Kampf um nationale Befreiung oder um Dekolonisierung notwendig ist. Und diese Dekolonisierung hat es gegeben, vor allem im 19. und im 20. Jahrhundert gab es ja eigentlich zwei große Wellen, einmal in Lateinamerika und dann in Afrika und Asien. Und seitdem gibt es eben hauptsächlich souveräne Staaten. Und da würde ich jetzt sagen, geht es hauptsächlich eben darum, den Klassenkampf zu führen und für den Sozialismus zu kämpfen. Okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein kleiner Exkurs gewesen. Wenn ihr darüber noch Fragen stellen wollt, könnt ihr das ja gleich noch machen. Ich würde vielleicht sonst noch was zum Volk sagen. Aber das finde ich eigentlich fast problematischer noch, was sie dazu sagen, weil, oder nicht fast, sondern das finde ich problematischer, weil, also das Volk ist ja für den Gegenstandpunkt einfach sowas wie die Gesamtheit der willigen Untertanen, der staatshörigen Staatsbürger, also die, und da zählen sie eigentlich jeden dazu, mehr oder weniger, außer sich selbst. Also jeden, der nicht, der nicht irgendwie ihre Theorie vertritt oder für den Kommunismus direkt ist. Das graue Heftchen gelesen hat. Also ihre Theorie ist ja, dass sich alle, die nicht explizit den bürgerlichen Staat ablehnen, eigentlich gerne beherrschen lassen und aktiv der Staatsgewalt zustimmen, ne? Also zum Beispiel auch jeder, der jetzt wählen geht. Und ja, auch da würde ich sagen, gibt es einen wahren Kern. Natürlich, wenn man jetzt eine bürgerliche Partei wählt, also jetzt die SPD oder die Linkspartei oder auch Sarah Wagenknecht oder so, letzten Endes, ne, auch wenn die teilweise ein bisschen anders reden, dann stützt man damit natürlich den Kapitalismus und die bürgerliche Herrschaft. Das stimmt schon, soweit würde ich da auf jeden Fall mitgehen. Jetzt ignorieren sie aber zum einen natürlich, dass auch kommunistische Parteien zu Wahlen antreten können und es dann auch richtig ist, die zu wählen. Das ist aber vielleicht eher eine Seitenbemerkung. Was sie vor allem nicht sehen, würde ich sagen, ist, dass das Bewusstsein einer Person widersprüchlich ist. Also, dass die Leute nicht einer in sich konsistenten Weltanschauung unbedingt folgen. Dass es viele Leute gibt, die den Kapitalismus erstmal irgendwie beschissen finden, ohne aber genau verstanden zu haben, was man tun muss, um ihn zu überwinden oder was stattdessen kommen sollte. Oder auch Leute, die vielleicht Teile einer richtigen Kritik am Kapitalismus haben, die aber jetzt nicht einfach konsequent zu Ende denken. Und natürlich sind diese Leute dann auch offen für Reformismus oder andere falsche Theorien, also keine Ahnung, irgendwelche Verschwörungstheorien oder auch Anarchismus oder was auch immer. Da gibt es ja die diversen Varianten dann, wie man letzten Endes von einem revolutionären Standpunkt dann doch abgebracht werden kann. Es ist aber eben auch möglich, an diesen richtigen Bewusstseinsinhalten anzusetzen und dann, vor allem wenn man dann diese Leute in Kämpfe führt oder mit ihnen gemeinsam Seite an Seite diese Klassenkämpfe führt, diese richtigen Bewusstseinsinhalte zu vertiefen und auch zum revolutionären Bewusstsein zu kommen dadurch. Und das wird eigentlich negiert, indem man sozusagen das Falsche nimmt, was in diesem Bewusstsein falsch ist, und das dann verabsolutiert. Das ist dann irgendwie das Einzige, was für die GSP da dann relevant ist. Und der GSP distanziert sich dann ja auch komplett und explizit vom Volk und sagt im Grunde, das sind alles Arschlöcher. Und das ist natürlich eine total sektiererische Haltung, die, also damit kann man sich dann natürlich nicht in der Arbeiterklasse verankern. Ne? Das hatte ich ja eben schon gesagt. Das ist man stellt so eine unüberbrückbare Kluft dar und die kann man nicht überwinden, indem man dann irgendwelche richtigen Argumente, also selbst wenn wir mal davon ausgehen, die wären alle richtig, die Argumente, die der Gegenstandpunkt bringt, das reicht nicht, damit erreicht man die Leute dann natürlich nicht. Mhm. Also deswegen ist das politisch absolut schädlich, finde ich. Ja, ich habe auch gerade gedacht, natürlich ist es richtig, als Kommunist, wenn man agitiert, mit den Leuten in Auseinandersetzung zu gehen, auch über also falsche Ideologien, aber wie du schon sagst, es ist ja häufig widersprüchlich. Klar. Wenn jetzt zum Beispiel jemand aus ja, genau, humanistischen Gründen, die teilweise vielleicht auch ein bisschen naiv sein können oder so, gegen den Krieg ist, dann ist ja die kommunistische Antwort nicht darauf zu sagen, du bist dumm, mit dir rede ich jetzt nicht weiter, sondern der Impuls ist ja ein richtiger, der auch irgendwie eine gewisse, ja, möglicherweise auch materielle Situation widerspiegelt, die reale Angst vor Krieg und den Folgen und so weiter. Und die sind ja immer der Meinung, man muss dann irgendwie alles schon richtig erkannt haben. Und erst dann kann man möglicherweise mal zur Tat schreiten. Wobei, was dann die Tat sein soll, ist mir auch noch nicht so richtig, habe ich auch noch nicht so richtig verstanden. Dazu kommen wir wahrscheinlich noch. Also insofern würde ich dir zustimmen, ja, dass es sich auch um einen sektiererischen Standpunkt handelt. Also aber ich weiß nicht, ob du schon fertig warst. Eigentlich schon, aber vielleicht jetzt, um fair zu sein, die würden ja jetzt nicht sagen, so, du bist dumm und wir reden nicht mehr mit dir. Ne? Die würden einem dann ihre Argumente vorlesen oder vortragen. Aber das bringt natürlich auch nichts. Also, man hat die Leute dann eigentlich schon verloren. Ich wollte auch eher darauf hinaus, dass natürlich das so ist, dass man mit Leuten zu tun hat, die durchaus auch schon mal in Einzelfragen einen revolutionären Standpunkt einnehmen, die dann aber trotzdem erzählen, warum sie jetzt SPD wählen oder so. Und dann ist ja die Frage, wie geht man damit um? Das ist zwar frustrierend, aber wie geht man damit um? Und da glaube ich, hilft es nicht, erstmal jemanden, meinetwegen nicht zu sagen, du bist dumm, sondern einen ellenlangen Vortrag zu halten, dass man erstmal die richtigen Erkenntnisse braucht, die einem einleuchten und dann reden wir weiter oder so. Das halte ich auch für falsch. Oft ist das ja auch ein ganz langwieriger Prozess, also dass man mit Leuten sehr oft und über lange Zeit reden muss und sie dann auch bestimmte Erfahrungen vielleicht erstmal selber machen müssen oder so, um ihr Bewusstsein zu verändern und nicht einfach nur, dass sie ein Argument schon mal gehört haben müssen oder so. Ne? Genau, würde ich auch sagen. Das ist aber vielleicht so ein bisschen die entgegengekehrte Variante. Ich habe mal irgendwie auch eine Diskussion mit dem GSP, also ich will jetzt auch nicht irgendwie alles verallgemeinern, ich will jetzt nicht sagen, dass das unbedingt die Position des GSPs ist, aber das habe ich jetzt schon öfter so mitbekommen. Bei der ganzen Frage zum Beispiel, darf man mit Faschisten oder Nazis diskutieren oder sollte man da nicht vielleicht, ich sag mal, andere Mittel anwenden in der Bekämpfung von faschistischen Gruppierungen? Und dann haben GSPler halt irgendwie Linken vorgeworfen, dass sie ja nicht in Diskurs treten mit Nazis und mit Argumenten quasi ankommen, sondern direkt irgendwie mit Gewalt und Militanz. Das ist so eine ganz komische liberale Vorstellung, so, ne? Alle reden friedlich miteinander. Ja, das fand ich auch sehr wild. Eigentlich schon, ja. Ja, was hätten Sie der Roten Armee empfohlen? Ich weiß, das ist nochmal was anderes historisch, aber. Ja, ich glaube, Sie hätten denen schon empfohlen, die Nazis platt zu machen, aber. Ja. Was übrigens nicht heißt, ich will damit jetzt nicht sagen, dass man Leute wie AfD-Wähler oder sowas, dass man jetzt alle verprügeln sollte oder Leute, die vielleicht faschistoide Positionen vertreten, das sind ja nicht unbedingt, also ihr habt ja gerade schon gesagt, Menschen sind ja oft sehr widersprüchlich in ihren Positionen, ihrem Weltbild und dass man da so ein bisschen aufpassen, ne? Aber jetzt, es ging vor allem. Aber mit dem NSU müssen wir nicht mehr das. Genau, machen. Also ja, oder einem Björn Höcke oder sowas, also wirklich organisierten Faschisten, ne? Ja, genau. Okay, haben wir da noch irgendwas zu dem Aspekt, der eigentlich immer wiederkommt, aber ja, vielleicht taucht er ja nochmal auf. Ich glaube, ja. Okay, dann würde ich mal weitermachen. Und zwar mit der Kritik an der, also des Gegenstandpunkts an der Imperialismus-Theorie von Lenin. Da ist es ja so, dass sie diese Sichtweise, die bei Lenin vorkommt, dass es sich beim Imperialismus um ein spezielles Stadium des Kapitalismus handelt, also Stadium des Monopolkapitalismus und Dominanz des Finanzkapitals im Kapitalismus, dass sie das ja sehr stark kritisieren. Das ist einer von mehreren Punkten. Aber vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen, also was ist eigentlich die Kritik des Gegenstandpunkts an der Leninschen Imperialismus-Theorie und was ist daran problematisch? Ja, also das ist auf jeden Fall auch grober Unsinn, was sie dazu sagen, finde ich. Also auch, sie haben da auch Lenin meines Erachtens einfach nicht verstanden. Oder eigentlich kann man auch sagen, es geht gar nicht nur um Lenin. Ne? Das ist eigentlich, würde ich sagen, das Verständnis von Marx auch. Und also Marx schreibt ja auch im Kapital schon darüber, dass die Produktion eben immer weiter vergesellschaftet wird, dass der allseitige Zusammenhang der Kapitale in der kapitalistischen Produktionsweise und auch der Produzenten, dieser Zusammenhang wird immer dichter und die Produktivkräfte werden nur noch gesellschaftlich angewandt. Ne? Also eine bestimmte Ware wird nicht von einem Einzelnen produziert, sondern durch einen Zusammenhang von ganz vielen produzierenden Einheiten und die einen stellen die Vorprodukte her und die Inputs und so weiter. Ne? Also muss ich jetzt nicht ausführen, aber das ist für Marx schon ein sehr zentraler Punkt, dass eben mit dem Kapitalismus die Vergesellschaftung der Produktion immer weiter zunimmt. Und da habe ich jetzt nochmal auch gelesen in einem Buch von Karl Held zur Sowjetunion, da da kritisiert er auch nochmal sozusagen den Marxismus. Also ein Guru vom Gegenstandpunkt einer ihrer Theoretiker. Ich glaube, er ist mittlerweile gestorben, wenn ich mich nicht irre, aber also falls er noch lebt, ja. Entschuldigung, aber ich glaube, er ist gestorben. Da schreibt er auch, also dass das irgendwie ein Lob des Kapitalismus sei, dass man immer sagt, die Produktion wird vergesellschaftet, das ist natürlich totaler Unsinn, darum geht es überhaupt nicht. Das ist einfach eine Analyse, die Marx gemacht hat, dass er sagt, gehört zu den Gesetzmäßigkeiten der kapitalistischen Gesellschaft, dass sie diese Vergesellschaftung vorantreibt und gleichzeitig die Konzentration und Zentralisation des Kapitals. Also Konzentration heißt eigentlich ja, dass ein Kapitalist oder eine kapitalistische Einheit, ein Unternehmen durch Akkumulation von Kapital größer wird. Das ist, glaube ich, klar, ne? Also wird immer mehr investiert, immer mehr angehäuft und das wächst dadurch. Und Zentralisation heißt, wenn eben verschiedene Einheiten, verschiedene Unternehmen zusammengeführt werden, durch Fusionen und Übernahmen vor allem. Also diese drei Prozesse, Vergesellschaftung, Konzentration und Zentralisation, sind drei sehr wichtige historische Entwicklungsgesetze der kapitalistischen Produktionsweise nach der Auffassung von Marx und nicht erst von Lenin. Und Marx selbst schreibt dann ja auch schon über das Entstehen des Finanzkapitals, also dieses Zusammenhangs von der finanziellen Seite und der produktiven Seite des Kapitalismus oder des Kapitals und wie auch Großunternehmen entstehen. Also, ne, das beschreibt Marx alles auch schon. Und Lenin hat das jetzt im Grunde nur genommen und beobachtet, dass dann Ende des 19. Jahrhunderts in allen industrialisierten Ländern damals, also vor allem Deutschland, England, USA, Frankreich und so weiter, der Großkonzern als neue Form des Unternehmens entstanden ist. Und dadurch der Kapitalismus der freien Konkurrenz, wo man eben kleine Unternehmen hatte, die miteinander konkurrieren, durch den Monopolkapitalismus abgelöst wird, indem die Monopole eben die dominierende Form des Kapitals darstellen und eine neue Form, neue Sorte des Kapitals. Und also das ist das Neue, ne, weil das konnte Marx noch nicht beobachten, weil das noch nicht passiert war, bevor er gestorben war oder gerade erst dabei war, sozusagen sich herauszubilden. Und Lenin macht dann diese Entwicklungsstufe des Kapitalismus an seinen fünf berühmten Merkmalen fest. Also erstens Herausbildung des Monopols, zweitens Kapitalexport, ja, also die Monopole dominieren den Heimatmarkt und sie müssen aus dem Heimatmarkt expandieren und exportieren das Kapital deshalb in andere Länder. Die Entstehung des Finanzkapitals, das hatte ich eben schon gesagt, und die Entstehung von internationalen Kapitalistenverbänden. Als viertes Merkmal und fünftens, dass die territoriale Aufteilung der Welt beendet ist, weshalb der ständige Kampf um eine Neuaufteilung entbrennt. Also das bezog sich damals vor allem natürlich auch auf den Kolonialismus, aber ich glaube heute, auch nach dem weitgehenden Ende des Kolonialismus, glaube ich, ist das immer noch natürlich richtig, dass die Grenzen der Welt sind erstmal gezogen, so im Wesentlichen, ne? Und jetzt geht es aber darum, die Märkte neu aufzuteilen, was eben ständig umkämpft ist unter den Monopolen vor allem. Also das ist die neue Stufe des Kapitalismus nach Lenin und das heißt also, dass das Kapital internationalisiert ist und dadurch die Konflikte zwischen den nationalen Kapitalen massiv zunehmen und auch zur Ursache von Konflikten und Kriegen werden. Grob zusammengefasst die Imperialismustheorie von Lenin. Die ist soweit eigentlich in der marxistischen Linken relativ weitgehender Konsens, würde ich sagen. Also zumindest jetzt übergreifend über so Strömungen wie Trotzkismus, Maoismus, Marxismus, Leninismus und so weiter. Auch wenn es jetzt viele gibt, die das dann de facto wieder in Frage stellen, indem sie zum Beispiel sagen, nur bestimmte Länder sind imperialistisch, ne? Also irgendwie, ja, zum Beispiel die DKP, ich will jetzt gar nicht da bashen oder so, aber die sagen ja zum Beispiel, Russland und China sind nicht imperialistisch. Da würde ich dann schon sagen, das ist eigentlich nicht mehr das, was Lenin gesagt hat. Oder auch, ja, gut, gibt auch andere Strömungen, die dann sehr stark unterteilen zwischen einer Handvoll imperialistischer Länder und der Rest ist irgendwie noch unterdrückt und da hat man dann eigentlich wieder so eine Kolonialismusvorstellung. Eine Handvoll Räuber, ja, oder wie oft gut gesagt wird, ne? Genau, Handvoll Räuber und der Rest ist unterdrückt. Ich glaube, das ist auch sehr abweichend von Lenin, ne, weil, also Lenin ist Imperialismus gekennzeichnet durch die Vorherrschaft der Monopole und durch Kapitalexport. Und das finden wir auch in Brasilien oder in Indien, dass Kapital exportiert wird. Aber gut, das ist jetzt führt vielleicht zu weit weg. Also das ist jetzt die marxistische Imperialismustheorie oder die Leninsche zumindest. Der Gegenstandpunkt lehnt das grundsätzlich ab. Einmal, weil, also sie müssen das natürlich ablehnen, weil aus ihrer Sicht ist ja der Staat das Subjekt in der Gesellschaft und in der Geschichte. Und auch in der internationalen Politik bestehen sie deshalb darauf, dass das Staatsinteressen sind, die da aufeinanderprallen. Und das stört sie dann natürlich, wenn Lenin sagt, die Konkurrenz der Monopole ist das Wesentliche, was auch die Politik bestimmt. Ja, und da haben sie natürlich das Problem, was sie immer haben, dass sie dadurch völlig im Dunkeln bleiben, also dass völlig im Dunkeln bleibt, aus welchen Motiven heraus Staaten eigentlich handeln. Also warum sie sich eigentlich entscheiden, immer eine Politik zu machen, die im Interesse ihrer Monopole ist. Das ist, also das können sie eigentlich nicht richtig erklären, zumindest, würde ich sagen. Also das ist der eine Punkt, weshalb sie das kritisieren, also ihre Staatstheorie. Und der andere ist, dass sie auch den Begriff des Monopolkapitals eigentlich ablehnen, weil sie sagen, also sie leugnen eigentlich, dass es da seit dem 19. Jahrhundert eine wesentliche Veränderung im Kapitalismus gegeben hat. Und das argumentieren sie im Wesentlichen damit, dass sie Lenins Theorie grob falsch interpretieren, würde ich sagen. Also so als hätte Lenin gesagt, die Monopole schaffen die Konkurrenz ab. Das ist eigentlich, also es gibt da so einen bekannten Text vom Gegenstandpunkt, ein aktueller, aber falscher Klassiker heißt das, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Also das bezieht sich auf Lenins Imperialismustheorie. Und da sagen sie halt, Lenin hätte irgendwie dann so getan, als gäbe es keine Konkurrenz mehr. Und das ist ja offensichtlich falsch. Das ist natürlich überhaupt nicht das, was Lenin sagt. Also in Wirklichkeit sagt er sogar das Gegenteil. An mehreren Stellen, nämlich, dass die Konkurrenz natürlich weiter besteht. Also einmal, weil nicht alle Kapitale zu Monopolen werden, aber auch, weil die Monopole natürlich miteinander konkurrieren. Also natürlich ist der Kapitalismus weiterhin eine Gesellschaft der Konkurrenz, die aber andere Formen annimmt. Und dass es diese anderen Formen annimmt, ist halt nicht gerade irrelevant, aber für den Gegenstandpunkt irgendwie schon. Ähnlich ist es auch beim Begriff Finanzkapital, wo sie dann irgendwie Lenin vorwerfen, er würde so tun, als würden jetzt die Industriellen so zu so armen Opfern der Banken degradiert oder so. Darum geht es ihm natürlich nicht, sondern was er da analysiert, ist der Zusammenhang zwischen den beiden Formen des Kapitals, wie das eben miteinander stärker verwächst. Also zum Beispiel durch das Beteiligungssystem mit den Aktien und so weiter. Also dass man dass die Unternehmen sich auf dem Finanzmarkt finanzieren und man dann Eigentumsanteile daran erwirbt und so weiter. Das ist ja einfach eine Analyse und nicht, also das ist keine moralische Bewertung, dass da die Industriellen irgendwie unterjocht sind, was sie auch gar nicht sind, mal davon abgesehen. Ja, also das ist einfach ein großer Strohmann, der da aufgebaut wird, meines Erachtens. Und was vernachlässigt wird, ist, dass die Monopolkonkurrenz ja eben schon anders funktioniert als die Konkurrenz zwischen irgendwelchen kleinen Unternehmen. Also das ist ja, also weil die Monopole eben die Preise ja ein Stück weit diktieren können, bis zu einem gewissen Grad immer, funktioniert dann natürlich auch die Konkurrenz weniger über den Preiswettbewerb und mehr durch andere Formen der Konkurrenz, also durch Spezialisierung der Produkte, aber auch durch Werbungsausgaben und so weiter. Und dass aber die Monopole vorherrschen in unserer Gesellschaft, das ist erstens mal eine Tatsache, würde ich sagen, und zweitens hat das schon sehr weitreichende Konsequenzen, ne? Weil also daraus folgt schon, das haben ja viele Ökonomen auch analysiert, folgt schon eine verstärkte Tendenz zu Stagnation und Krisen und die Internationalisierung des Kapitals, wäre ja ohne die Monopole ganz gar nicht möglich so in der Form. Das ist ja direkt getrieben durch den Übergang der kapitalistischen Gesellschaft in dieses neue Stadium. Und das geht, also sie ignorieren das einfach und sind dadurch analytisch dann auch sehr schwach eigentlich. Okay. Wir machen vielleicht mal einen Cut und dann gucken noch mal in eine etwas andere Richtung. Mir scheint, dass es an dieser Stelle vielleicht mal wichtig ist, uns das Verhältnis des Gegenstandpunkts zum sogenannten Realsozialismus anzuschauen, also insbesondere zu UdSSR, aber generell zu den ganzen sozialistischen Staaten, zum Beispiel der DDR auch. Es ist ja so, dass, wenn wir jetzt mal die UdSSR nehmen, verschiedene kommunistische Strömungen mit ihrer Kritik an bestimmten Entwicklungen an verschiedenen Zeitpunkten ansetzen. Was weiß ich, die Trotzkisten vielleicht dann ab 24 oder so, andere eher ab 56, manche in den 80ern, wie auch immer. Beim GSP ist es nochmal etwas anders. bereits die ganze Oktoberrevolution wird, ja, ich glaube, man kann schon sagen, im Prinzip eigentlich abgelehnt, jedenfalls in ihrer Durchführung und ihren Konsequenzen. Eigentlich wird alles, was die KPdSU später theoretisch und praktisch geleistet hat, als revisionistisch bezeichnet. Also der Begriff taucht auch immer wieder auf in manchen ihrer Artikel und Vorträge. Vielleicht könntest du das kurz mal erläutern. Was hat es damit auf sich? Ja gut, kurz wird schwierig, glaube ich, mit dem so ein großes Thema. Oder auch mittellang. Also erstmal, ich glaube eigentlich nicht, dass sie jetzt die Oktoberrevolution an sich ablehnen würden, aber also so habe ich sie eigentlich nie verstanden, aber eigentlich dann schon mehr oder weniger alles, was danach kommt, für falsch halten. So. Ja, also ich glaube, was man vielleicht erstmal nochmal betonen sollte, ist, dass der Gegenstandpunkt sich ja auch kategorisch weigert, darüber zu reden, wie eigentlich die kommunistische Gesellschaft aussehen sollte oder aussehen kann oder wie sie funktioniert. Da gibt es irgendwie so einen Text, wo ein Leser sie mal dazu aufgefordert hat, ihr Verständnis des Sozialismus oder Sozialismus-Kommunismus genauer auszuführen, und er sagt dann, das wäre doch mal gut, das zu machen, da würde man mehr Leute mit gewinnen. Finde das eigentlich eine ganz vernünftige Aufforderung, dass man über den Sozialismus reden sollte mit Leuten. Und der Gegenstandpunkt sieht das aber gar nicht so. Die antworten dann darauf, dass diese Forderung ja nur daher kommen könne, dass man die Kritik am Kapitalismus noch nicht verstanden hat. Also die habe ich dann anscheinend auch nicht verstanden, weil sonst könne man ja gar nicht daran zweifeln, dass etwas Besseres als der Kapitalismus möglich sei. Ich glaube tatsächlich, die Aussagen zum Sozialismus oder möglichen Aufbau sind sehr spärlich. Das Einzige, was ich mal gelesen habe, ist, dass man eine relativ schnelle Abschaffung des Geldes fordert und ich glaube einen relativ übergangslosen Übergang zum Kommunismus. Aber wie gesagt, meistens wird so reagiert. Ja. Kann man ungefähr so sagen. Also sage ich gleich noch was zu. Aber vielleicht nochmal dazu auch, also zu diesem Einwand gegen diesen Leserbrief. Also wenn Kommunisten ihre Sozialismusvorstellungen darlegen, dann geht es ja auch gar nicht nur darum, die Machbarkeit des Sozialismus zu verdeutlichen. Das ist, glaube ich, schon ein Punkt. Aber der andere ist schon auch, dass es ja auch darum geht, über potenzielle Probleme vielleicht zu reden und wie man die lösen kann. Aber auch die Vorstellung, dass Leute jetzt nur die Kritik am Kapitalismus verstehen müssen, um dann automatisch den Sozialismus zu wollen, ist ja schlicht und einfach falsch. Also die bürgerliche Ideologie hat ja schon erfolgreich bestimmte Vorurteile über den Sozialismus verbreitet. Also kennen wir ja alle, die Natur des Menschen und so weiter. Und was vielleicht ernster zu nehmen ist, die verschiedenen Kritiken an der Planwirtschaft. Also zum Beispiel, dass die Ökonomie zu komplex ist zum Planen, dass es fehlende Anreize für die Betriebsdirektoren gab in den sozialistischen Staaten und so weiter. Also damit muss man sich schon ernsthaft beschäftigen auch, glaube ich. Aber was ich eigentlich sagen wollte, also das ist ja tief im Bewusstsein verankert, diese ganzen Vorstellungen. Und daher ist es, glaube ich, durchaus möglich, dass jemand den Kapitalismus versteht und auch ablehnt und trotzdem denkt, dass eine Planwirtschaft notwendigerweise so ineffizient ist, dass sie die Bedürfnisse dann einfach nicht richtig befriedigen kann. Also ich denke, das ist ein falscher Standpunkt, aber es ist schon ein möglicher Standpunkt. Also man kann dieser Meinung sein. Und um das zu widerlegen, muss man ja dann über den Sozialismus reden und nicht einfach nur nochmal wiederholen, warum der Kapitalismus irgendwie schlecht ist. Ne? Also da spielt dann auch die Analyse der vergangenen sozialistischen Staaten schon eine ziemlich zentrale Rolle. Das halte ich auch für einen sehr, sehr, sehr entscheidenden Punkt für Kommunisten oder für den Wiederaufbau einer kommunistischen Bewegung, dass man dazu einen plausiblen Standpunkt entwickelt. Und wir können unsere Theorie einfach nicht unabhängig von der historischen Erfahrung entwickeln, sondern aufbauend auf ihr. Und dass diese Art Bilderverbot, nenne ich das mal, also so wie das in manchen Religionen verboten ist, sich ein Bild von Gott zu machen, so ist das beim Gegenstandpunkt verboten, sich ein Bild vom Sozialismus zu machen. Das ist irgendwie so ein sehr dogmatischer Fehler, der dann zwangsläufig zu weiteren Fehlern führt. Also jetzt konkret bei Ihrer Analyse des Realsozialismus oder ja, des Sozialismus, des historischen Sozialismus, ist der Fehler eigentlich immer, dass Sie den historischen Sozialismus an einem Ideal messen, statt seine Entwicklung historisch nachzuvollziehen und ihn dann daran zu messen, was auf dem damaligen Stand möglich gewesen wäre. Und da kann man ja einiges kritisieren. Also ich glaube auch, Quatsch ist übrigens, da bei einem bestimmten Jahr anzufangen, irgendwie 24 oder 56 oder so. Natürlich, also man muss das irgendwie in der Gesamtentwicklung sehen. Und dann gibt es natürlich bestimmte Punkte, wo es Umbrüche gab. Und mit Sicherheit war 1956 ein wichtiger Umbruch. Aber ja, gut, also ich glaube da kann man einiges an Fehlern analysieren, da komme ich vielleicht auch gleich noch zu, aber das ist eigentlich gar nicht das, was sie machen, sondern sie haben so, also sie führen letzten Endes alles, was in der Sowjetunion tatsächlich oder auch vermeintlich schiefgelaufen ist, darauf zurück, dass das Geld und die Warenwirtschaft noch nicht völlig abgeschafft waren. Also auch dann irgendwie die Repressionen, die es irgendwie in den 30er Jahren gegeben hat, ist alles einfach eine Folge davon, dass das irgendwie ja mit Geld geplant wurde und deshalb musste man dann die Arbeitskräfte so terrorisieren, dass sie dann noch zur Arbeit gehen oder so. Also ich glaube, das vielleicht hast du eine Frage. Ja. Weißt du, ob der Gegenstandpunkt oder wisst ihr, ob der Gegenstandpunkt auch der Meinung ist, dass quasi die Sowjetunion auch nie wirklich sozialistisch war? Also das ist auch ökonomisch eigentlich, dass immer eine Form von Staatskapitalismus einfach nur war, oder? Nee, also das sagen sie explizit nicht. Das ist ja zum Beispiel das, was so ein Robert Kurz und diese Wertkritik-Schiene sagen würde. Also da ist der Gegenstandpunkt schon erheblich vernünftiger, würde ich sagen. Oder? Also sie sagen schon, es ist eine andere Wirtschaftsweise gewesen als der Kapitalismus. Aber man hat halt, also aber inkonsequent, weil man eben diese Kategorien dann trotzdem weiterverwendet hat. Also ich glaube, jedenfalls ihre Analyse ist schon auf verschiedenen Ebenen falsch. Also erstmal übernehmen sie teilweise Vorstellungen dann auch einfach von bürgerlichen Antikommunisten. Also diese Vorstellung, dass die Industrialisierung in der Zeit unter Stalin irgendwie einfach so ein brutales Gefängnissystem einfach nur war. Wo man dann das Maximum aus den Arbeitskräften herausgepresst hat und eigentlich überhaupt nur durch Zwangsarbeit im Gulag das funktioniert hat und so. Das hat, glaube ich, mit der historischen Realität ziemlich wenig zu tun. Also da will ich jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber also allein schon, dass dieses Strafsystem, was es gab, also es war eben vor allem ein Strafsystem und das hatte keine besondere wirtschaftliche Relevanz. Allein schon, weil die Arbeit sehr ineffektiv war in diesen Strafanstalten. Und die Repressionen, die es gab, hatten meines Erachtens mit politischen Konflikten zu tun, die also teilweise innerhalb der Partei mit den alten oppositionellen Strömungen, teilweise auch gesamtgesellschaftlich eben dann mit den Kulaken und natürlich immer bedingt durch die feindliche Umzingelung der Sowjetunion, durch das kapitalistische Ausland. Und das spielt dann alles irgendwie keine Rolle in ihrer Analyse. Also sie haben da teilweise wirklich ein Bild von der Sowjetunion, das könnte man auch irgendeiner rechten N24-Doku entnommen haben. Und das ist halt eine Folge davon, wenn man die reale Geschichte eigentlich für irrelevant hält und glaubt, man kann irgendwie jede Aussage über die Geschichte logisch aus einer Theorie ableiten. Und das kann man aber nicht. Man muss sich die Geschichte angucken und zwar so, wie sie war, nicht so, wie man denkt, wie sie gewesen sein müsste oder sowas. Aber was eigentlich jetzt der zentrale Punkt ist, es ist auch ein falsches Herangehen an das Thema Sozialismus oder ein falsches Verständnis, also auch an den historischen Sozialismus, weil die Warenproduktion war ja eigentlich tatsächlich ziemlich weitgehend überwunden. Und das Geld hat man eigentlich ja vor allem dann auch als eine Verrechnungseinheit verwendet. Und wovon der Gegenstandpunkt dann einfach absieht, ist, dass man ja auch in einer Planwirtschaft einen Vergleichsmaßstab für die Produkte braucht. Also sie sehen eigentlich nicht nur davon ab, sondern sie bestreiten das eigentlich. Also in diesem Buch von Karl Held, wo ich eben darauf verwiesen habe, also das heißt das Lebenswerk des Michail Gorbatschow von der Reform des realen Sozialismus zur Zerstörung der Sowjetunion, falls es sich jemand angucken will, da schreibt er sogar mehr oder weniger, impliziert irgendwie, dass das überflüssig sei, überhaupt Arbeiten oder Arbeitsprodukte miteinander zu vergleichen. Aber das ist schon ziemlich absurd, ehrlich gesagt, ne? Weil wenn man unterschiedliche Produkte im Sozialismus nicht miteinander vergleichen kann, dann gibt es ja auch gar keinen Maßstab für Effizienz oder für Qualitätssteigerungen oder sowas oder für die Einführung neuer Produkte. Also das ist schon ein ziemlicher Unsinn. Im Kapitalismus stellt ja der Wert diesen Vergleichsmaßstab her, oder das Wertgesetz über die Preise. Und man braucht natürlich im Sozialismus auch eine Möglichkeit, diesen Vergleich zu machen. Ich denke, dass das sinnvollerweise vor allem die Arbeitszeit sein müsste, wo jetzt natürlich die Frage ist, war das damals technisch schon möglich, also von zig Millionen Gütern die Arbeitszeit zu ermitteln? Dass man das braucht, das steht für mich außer Frage. Und das Geld, was es jetzt in der Sowjetunion gab oder in anderen sozialistischen Ländern, das war ja auch gar kein Geld mehr im kapitalistischen Sinne. Also das hatte die meisten der Geldfunktionen gar nicht. Ne? Das war kein allgemeines Tauschmittel. Man konnte damit nicht alles kaufen. das war kein Mittel der Akkumulation, das war auch kein Weltgeld. Also man konnte das nicht einfach konvertieren in andere Währungen und so weiter. Ja, ähnlich dann beim Thema Preise und Löhne. Ne? Da regen sie sich dann auch drüber auf, dass es das noch gab in der Sowjetunion. Aber also die finden das ein Widerspruch dann zum Beispiel, dass es im Sozialismus, wo ja der Markt eigentlich abgeschafft sein soll, dann noch, dass die Güter dann noch einen Preis haben. Auch da muss ich mich fragen, wie stellen die sich das eigentlich vor? Also wenn man was braucht und haben will, dann geht man einfach irgendwo hin und nimmt sich das, oder wie? Also ehrlich, ich weiß nicht, wie sie sich das vorstellen. Das ist auch irgendwie nicht, wird ja auch nicht ausgeführt. Bei bestimmten Gütern des Grundbedarfs funktioniert das so. Das war ja auch so, ne, in der Sowjetunion, dass der öffentliche Transport kostenlos oder total billig war, dass man Gesundheitsversorgung und Bildung, dass man dafür nichts bezahlt hat und so weiter. Ne? Also die Preise waren ja auch staatlich quasi. Genau, die waren staatlich gesetzt. Genau, und also für bestimmte Konsumgüter massiv subventioniert, sodass das kostenlos oder fast kostenlos war. Grundnahrungsmittel, Wohnungen und so weiter. Und da funktioniert das natürlich deshalb, weil, also wenn die Straßenbahn kostenlos ist, dann setze ich mich jetzt nicht den ganzen Tag in die Straßenbahn und fahre damit durch die Gegend, nur weil es kostenlos ist, ne? Also vielleicht macht das irgendjemand, dem das Spaß macht, aber das ist dann auch egal. Also das ist dann seine Freizeitbeschäftigung und das belastet nicht die Ökonomie. Aber wie soll das bei höher entwickelten Gütern funktionieren? Also wenn ich eine Waschmaschine brauche und es gibt aber nicht genug, dann gehe ich einfach hin und nehme mir eine. Also man braucht natürlich einen Verteilungsmechanismus. Ob man das jetzt Preise nennt oder ob man das irgendwie anders nennt, irgendwie Arbeitszeitzettel oder Zertifikate oder so, die ja auch Marx schon vorgeschlagen hatte in der Kritik des Gotha-Programms, das ist eigentlich gar nicht das Erhebliche. Das ist kein so entscheidender Unterschied, glaube ich. Und beim Lohn sagen sie ja auch, das wäre irgendwie ein komischer Widerspruch, dass man ja die Lohnarbeit eigentlich abschaffen wollte, aber dann kriegen die Arbeiter immer noch einen Lohn und der Lohn ist dann so beschaffen im Sozialismus, dass die Arbeiter damit leben können. Aber andererseits, das wäre dann ja der Widerspruch gewesen, dass trotzdem die Löhne immer als Kostenfaktor kalkuliert wurden in den sozialistischen Betrieben. Auch da wieder dieselbe Frage. Wie stellt ihr euch das vor? In welchem System ist es nicht so, dass der Konsum ein Abzug von den Investitionen ist? Also wenn ich eine Tonne Getreide habe, dann kann ich das entweder verwenden, um damit die Aussaat zu machen fürs nächste Jahr oder um damit Brot zu backen, aber ich kann nicht beides gleichzeitig machen. Also das ist, glaube ich, nicht das Problem gewesen, dass man den Lohn als Kostenfaktor kalkuliert hat. Das ist immer so, ne? Konsum, also das, was ich konsumiere, kann ich nicht investieren, fertig. Das ist in jedem System so. Was dahinter eigentlich steht, ist eine Vorstellung, dass es im Sozialismus keine ökonomischen Gesetzmäßigkeiten gibt. Das steht sogar, also das sagen sie sogar explizit eigentlich. Weil sie denken, Gesetzmäßigkeiten heißt automatisch sowas wie ein blind wirkender Markt oder so wie es im Kapitalismus ist. Aber es gibt natürlich auch im Sozialismus bestimmte Grundstrukturen der Entwicklung, über die man sich nicht einfach hinwegsetzen kann. Und das ändert sich nicht dadurch nur, weil der Sozialismus eine bewusst eingerichtete oder aufgebaute Gesellschaftsordnung ist. Und indem sie das aber leugnen, sind sie eigentlich wieder beim utopischen Sozialismus. Ne? Also bei so einer Vorstellung, ich habe so ein Ideal von der Welt, wie sie sein sollte, und so mache ich mir dann die Welt. Und das ist nicht der wissenschaftliche Sozialismus und das kann natürlich auch nicht funktionieren. Und jetzt, um vielleicht Ihnen nochmal bei einem Punkt recht zu geben, also ich glaube, auch da hat das schon einen realen Kern oder einen wahren Kern, Ihre Kritik. Ne? Also um fair zu sein, sollte man das schon sagen. Also ich denke, es war schon ein Problem und ein realer Widerspruch, dass man später, also vor allem dann, also nach Stalins Tod und dann mit der großen Reform von 1965, also der Kosygin-Reform, dass man dann so Sachen eingeführt hat, wie dass die Betriebe nach Gewinn wirtschaften sollen, dass sie miteinander handeln sollen und so weiter. Und das ist wirklich ein Widerspruch, ne? Also wenn man versucht, eine Art, also sowas Analoges zum Markt einzuführen in einer Wirtschaft, die aber eigentlich geplant ist, das kann tatsächlich nicht funktionieren, weil und das hat auch Chaos gestiftet, ne? Weil wenn man einerseits dann die Produktion planen will, aber andererseits den Betrieben vorschreibt, sich so zu verhalten, als gäbe es diese Planvorgaben eigentlich nicht, also sich irgendwie so ein Stück weit im Rahmen dieser Planvorgaben dann an so Marktanreizen auszurichten, das ist wirklich sehr widersprüchlich und das funktioniert nicht, führt dann auch zu Fehlplanungen. Und also wenn sie jetzt nur das gesagt hätten, dann würde ich sagen, ja, das ist eigentlich eine ganz gute Analyse von einigem, was da schiefgelaufen ist. Aber dabei bleiben sie ja nicht stehen. Und das war übrigens auch davor anders. Ne? Das war also in der ganzen Zeit unter Stalin seit der Industrialisierung Ende der 20er war das anders. Da haben die Betriebe ganz klar auch überwiegend physische Größen bekommen, was sie produzieren sollen. Ja, und wenn man das kritisiert, wie es danach gemacht wurde, dann sollte man auch sagen können, wie das sinnvoller hätte gemacht werden können. Ich glaube, das ist auch gar nicht so einfach, wie der Gegenstand sich das vorstellt. Es gab schon gewisse reale Probleme, die da vor denen die Kommunisten da standen. Und das war jetzt nicht einfach nur, dass sie die falsche Theorie hatten, das war es auch, aber also, dass sie irgendwie falsche Vorstellungen hatten über, dass man den Markt und den Plan miteinander verbinden kann, dass das kompatibel ist und so, das war ein Teil des Problems. Aber es gab schon auch eine materielle Seite dieser Probleme. Ja, und dann einfach nur zu sagen, das Problem war, dass man noch nicht endgültig in den Kommunismus übergegangen ist, das ist schon schwach. Da kommen wir nicht mit weiter, glaube ich. Ja, das ist ja auch eine Kritik, die man jetzt nicht nur vom GSP hört. Ne? Das ist ja recht verbreitet, würde ich sogar sagen, ja, in der deutschen radikalen Linken. Also so eine sehr, genau, ja. Eine sehr ultralinke, utopische Kritik am real existierenden Sozialismus. Mhm. Was nicht heißt, was du schon erwähnt hast, was ja nicht heißt, dass es da nicht viele Punkte gibt, an denen man Kritik üben muss, an Fehlentwicklungen und so. Aber diesen Maßstab der Kritik oder wie man Kritik übt, der ist dann oft sehr fehlerhaft. Eine Ergänzung noch zum Thema Sozialismus. Also ich habe jetzt nochmal auch in dem Buch von dem Held, da schreibt er auch tatsächlich eigentlich, dass das ein Widerspruch gewesen sei und falsch gewesen sei, dass man den Staat beibehalten hat. Ne? Also die sind da eigentlich wirklich dann auf so einem anarchistischen Standpunkt auch. Ja, das ist ein guter Punkt, das wollte ich eigentlich vorher schon erwähnen. Also mein Eindruck manchmal, dass der GSP fast schon sehr anarchistisch argumentiert. Und eigentlich jegliche Form von Staatlichkeit auch im Sozialismus ziemlich grundsätzlich in Frage stellt, also die Notwendigkeit, ne? Ist mir auch schon aufgefallen, ja. Genau, also das ist, also was sie sagen, ist ja, dass man den Staat nur dann braucht, wenn es Gegensätze gibt. Und weil die ja im Sozialismus aufgehoben sein sollten, braucht man den Staat nicht mehr, ne? Aber das ist ja auch wieder so eine völlig ahistorische Betrachtungsweise. Es ist ja tatsächlich, glaube ich, so, dass Lenin auch in Staat und Revolution hat er noch relativ stark gemacht, das baldige Absterben des Staates nach der Revolution, dass man damit rechnet. Und ich denke, es ist schon auch irgendwie die historische Erfahrung dann gewesen, dass das nicht so einfach ist, weil, also aus verschiedenen Gründen. Einmal bleibt natürlich der Widerstand der enteigneten ehemaligen herrschenden Klasse noch bestehen und das wischt dann der Held so weg, indem er einfach sagt, ja, die paar hundert Unternehmer, für die braucht man jetzt bestimmt keinen Staat. Die kann man auch so in Schach halten, aber es sind natürlich nicht nur ein paar hundert Unternehmer. Ja, wäre schön, wenn es so einfach wäre. Nee, genau, und natürlich gibt es auch Leute... Wobei ich mich auch frage, wie soll das gehen? Also hat man dann doch noch eine Form von Miliz oder so? Aber solche Fragen würden sie gar nicht beantworten. Irgendwie. Ja, also ich glaube... Das gibt es ja aus der Kritik. Mhm. Kann man sich ja denken dann. Genau. Ja, ich glaube tendenziell tatsächlich auch, dass solche Anti-Staats-Auffassungen dann tendenziell eigentlich zu so einer Befürwortung von Terror führen auch. Ne? Also, wenn man keine geregelten Verfahren mehr hat, wie man auch mit Kriminalität zum Beispiel umgeht oder mit Leuten, mit Konterrevolutionären oder sowas, also wenn das einfach dann irgendwie ad hoc in der Situation entschieden wird, also dann tendiert man vielleicht auch dazu, das zu machen wie im Bürgerkrieg oder so. So Lynchjustiz und. Ja, also das ist vielleicht nicht unbedingt. Ja, genau. Also das ist eigentlich nicht unbedingt erstrebenswert auch. Ja, und ich glaube, es ignoriert ja auch diese Vorstellung ignoriert ja auch, dass sich auch die Menschen natürlich nicht sofort ändern mit der Revolution, sondern es ein sehr langwieriger Prozess ist, sowohl auf der materiell-ökonomischen Seite, also die Warenproduktion und all ihre Auswirkungen zu überwinden und auch neue Formen zu finden, in denen die Produktivkräfte eben besser entwickelt werden können. Das ist natürlich ein langwieriger und auch komplizierter Prozess und aber auch das Bewusstsein entsprechend und die Verhaltensweisen anzupassen und so. Und dann zu sagen, irgendwie, da sollte man direkt den Staat abschaffen. Also das, ich weiß nicht, ich finde es schwierig, da noch ernsthaft drüber zu reden, ehrlich gesagt. Es ist irgendwie schon sehr... ja, also sehr utopistisch und also man muss schon eigentlich sagen, dass sie sich nicht ernsthaft dann mit der Geschichte beschäftigt haben. und auch nicht ernsthaft die Frage stellen, so wie soll das eigentlich funktionieren in Zukunft. Also das ist so ein Lesekreisstandpunkt, so man redet darüber und schreibt Texte darüber und hält Vorträge darüber, aber also man glaubt vielleicht auch selber nicht so richtig dran, dass man das irgendwann mal umsetzt. Ich dachte gerade, vielleicht ist es auch Ausdruck davon, dass man gar nicht so real auf dem Horizont hat, dass man vielleicht den Sozialismus noch erleben könnte oder dass das so ein Ziel ist, sondern dass das was sehr Abstraktes ist, weil ja, das ist Spekulation, sich jetzt bei der Sowjetunion vorzustellen, irgendwie, dass Staatlichkeit da sehr, sehr schnell abgestorben wäre. Ich meine, das war ein Land, was umzingelt war von imperialistischen Mächten, also Atommächten teilweise, die Konterrevolutionäre lebten sogar noch und deren Kinder. Also mir ist das ein bisschen schleierhaft. So. Und die Sowjetunion war auch eingebunden in den Weltmarkt, das war auch gleichzeitig ein Problem, eine andere Debatte irgendwie. Aber auch das ist jetzt nicht mit einem Federstrich einfach irgendwie alles aufzulösen, wenn du nicht irgendwie eine völlige Willkürherrschaft oder was auch immer haben willst. Naja, gut, ja. Das ist jetzt schon ein bisschen abseitig. Ja, ist trotzdem vielleicht eine ganz gute Überleitung zu dem Punkt, der jetzt eigentlich auch schon immer wieder vorkam. Also wir haben ja jetzt schon gemerkt, dass der Gegenstandpunkt ja sehr gut darin ist, Kritik zu üben. Also es ist auch sehr scharfe Kritik an anderen Kommunisten, Linken oder auch historischen Sozialismus versuchen, dass sie aber ja kategorisches Ablehnen irgendwie in Form von Programmen zu entwickeln, Gegenvorschläge zu unterbreiten oder auch Strategien zu entwickeln zum Weg für den Sozialismus. Und ja, deswegen, also vielleicht können wir da noch mal ein bisschen drüber reden, also was ist genau, also was ist genau die Methode der Kritik eigentlich beim GSP, also was steckt dahinter und ist es eigentlich wirklich so, dass der Gegenstandpunkt sich da gar nicht so äußert oder habe ich das richtig verstanden, dass sie davon ausgehen, dass quasi erstmal Leute alle sich bilden müssen oder erstmal irgendwie alle zu gefestigten Marxisten werden müssen und erst dann kann man überhaupt erst nachdenken über jede Form von realem Klassenkampf oder Organisierung, aber vielleicht können wir da nochmal kurz abschließend. Ja, also genau, also die haben kein Programm natürlich, weil die Kritik ist sozusagen ihr Programm, ne? Und das ist rein negativ bestimmt, sage ich mal. Also ein positives Programm, so das wollen wir machen und wenn wir jetzt die Macht übernehmen, wenn wir das und das machen, das gibt es nirgendwo. Und das begründen sie ja auch, warum sie das nicht machen. Nämlich das, also das, was ich eben gesagt hatte schon, dass das, was man tun solle, das ergibt sich ja aus der Kritik der kapitalistischen, der bestehenden Gesellschaft. Und auch das ist natürlich nicht ganz falsch, ne? Also im Großen und Ganzen ist das schon was, ist das irgendwie schon richtig. Also die Notwendigkeit des gesellschaftlichen Eigentums ergibt sich schon auch aus der Analyse dessen, was das Privateigentum ist und was es anrichtet und so. Aber was daran ja falsch ist, ist eben zu ignorieren, dass der Sozialismus vor allen möglichen Herausforderungen stehen wird, mit denen man sich möglichst schon auch im Voraus beschäftigen sollte und nicht erst, wenn man dann konkret davor steht. Ne? Und das war ja auch ein Problem natürlich, was die Bolschewiki hatten, dass man jetzt eine Planwirtschaft und eine sozialistische Gesellschaft aufbauen musste, ohne auf bisherige Erfahrungen aufbauen zu können. Und das ist aber jetzt im Gegenstandpunkt einfach völlig egal. Also diese ganzen Diskussionen, die es jetzt auch mehr gibt in den letzten Jahren, was ich auch sehr gut finde über Arbeitszeitrechnung, über die Rolle des Computers in der Planung und so weiter, das interessiert die alles überhaupt nicht. Also habe ich noch nie gesehen, dass sie sich damit irgendwie beschäftigen. Stattdessen üben sie Kritik. Aber Kritik ist auch Kritik ist beim Gegenstandpunkt nicht das Gleiche, wie wir das jetzt als Marxisten verstehen würden. Also wir würden ja sagen, also eine Sache oder zum Beispiel jetzt eine politische Bewegung würden wir immer in ihrem historischen Kontext kritisieren. Also um bei der Sowjetunion jetzt zu bleiben, da ist dann zum Beispiel das zu kritisieren, was unter den damaligen Bedingungen besser möglich gewesen wäre. Oder wo wir heute sagen können, das war ein Fehler, weil da hätte man das und das machen können. Das ist aber ja gar nicht das, was sie tun, sondern sie nehmen das Ideal dessen, was sie sich selbst vorstellen, als wie es in der perfekten Welt wäre. Das ist der Maßstab der Kritik und dann wird alles kritisiert, was davon abweicht. Und das liegt eben auch wiederum daran, dass der Ausgangspunkt ihrer Kritik immer das Individuum und seine Bedürfnisse ist. Also wenn man so vorgeht, dann ist das natürlich, also wenn ich sage, ich bin der Nabel der Welt und meine Bedürfnisse, das ist irgendwie das Einzige, was mich interessiert, dann kann ich die Gesellschaft so kritisieren, dass sie halt meine Bedürfnisse nicht erfüllt. Also das ist dann sozusagen der konsequente Egoismus, der sich von nichts, was um einen herum passiert, beirren lässt und den es auch nicht interessiert, was eigentlich die Möglichkeiten überhaupt sind. Also jetzt bezogen auf den Sozialismus, was ist in einer konkreten historischen Situation überhaupt machbar? Das ist eine Frage, die sich gar nicht stellen. Und der Marxismus hingegen geht ja von den Interessen der Arbeiterklasse insgesamt aus und die aber eben in einem historischen Kontext handelt. Also auch da sind sie einfach keine Marxisten, würde ich sagen, in diesem Punkt. Ja, und auch ihre Revolutionstheorie funktioniert letzten Endes auch so, ne, dass sie sich das so vorstellen, man muss genug Individuen dann mit den Argumenten überzeugt haben, dass der Kapitalismus irgendwie Mist ist, und das reicht dann, also wenn man genug Leute hat, reicht das, um die Macht zu übernehmen. Da gibt es keine Theorie der Partei, da gibt es keine Theorie, warum man demokratischen Zentralismus braucht beispielsweise, was Kollektivität ist in einer kommunistischen Partei, wie die sich entwickelt, in welchem Verhältnis die Partei zu den Massen stehen muss, wie sie die Massen erreicht, und so weiter und so fort, ne? Weil das Subjekt der Revolution, das sind letzten Endes einfach das Individuum, beziehungsweise eine Ansammlung von Individuen, die sich eine richtige Auffassung vom Kapitalismus gemacht hat. Und was sie ja zum Beispiel auch ablehnen, ist Aufopferung, ne? Also dass man Opfer bringt als Individuum für ein höheres Ziel, für die Revolution. Das sehen sie ja auch nicht, ne? Weil das finden sie auch nicht gut, dass die Kommunisten in ihrer Propaganda zum Teil das irgendwie glorifiziert haben oder gefeiert haben, dass man also die Opferbereitschaft in bestimmten Kämpfen im Zweiten Weltkrieg oder wo auch immer, das würden sie ja auch ablehnen, weil sie eben vom Individualismus ausgehen. Und auch das ist natürlich wieder sehr bürgerlich, ne? Und politisch wirklich die totale Sackgasse, weil man dann natürlich nie dahin kommt, eine Bewegung aufzubauen. Also ich meine, es ist völlig klar, dass es ohne große Opfer auch keinen Sozialismus geben wird. Und schon gar nicht ohne Partei, und also die nach einem bestimmten Muster funktionieren muss. Also ich glaube, es gibt keine Alternative zum demokratischen Zentralismus als Organisationsform. Also es ist die einzige revolutionäre Organisationsform meines Erachtens, mit der man den Staat und die bürgerliche Herrschaft besiegen kann. Ja, und das interessiert sie aber alles nicht. So, das ist, also sie bleiben da bei der reinen kritischen Kritik. Okay. Wenn wir das jetzt alles so durchgegangen sind, stellt sich ja ein bisschen abschließend die Frage, ist für Kommunisten überhaupt was mit den Theorien des GSP anzufangen? Ich meine, zwei, drei Punkte hast du schon angedeutet, aber man könnte ja jetzt ja auch zum Schluss kommen, das ist für alles völlig unbrauchbar, oder dann sogar, man muss das bekämpfen. Wie würdest du das einschätzen? Was ist der richtige Umgang damit, denn hin und wieder begegnet einem das ja doch? Naja, also natürlich ist nicht alles falsch, was Sie sagen. Natürlich ist da vieles richtig. Also wenn Sie erklären, wie unter kapitalistischen Verhältnissen die Interessen der Arbeiterklasse immer den Kürzeren ziehen, oder wenn Sie irgendwie das Geblubber von irgendwelchen bürgerlichen Ideologen in der Zeit oder in der FAZ widerlegen oder so, dann ist das oft schon nicht schlecht, was Sie da sagen. Das meine ich, also das will ich jetzt überhaupt nicht abstreiten. Jetzt zur Frage, bekämpfen oder nicht, also ich meine, natürlich sind die Leute vom Gegenstandpunkt jetzt nicht der Klassenfeind, den wir besiegen müssen, um den Sozialismus aufzubauen oder sowas. Aber ich denke schon, dass ihre Theorie im Großen und Ganzen in vieler Hinsicht schädlich ist und man die Theorie natürlich, also nicht die Individuen, aber die Theorie schon bekämpfen muss. Also auch wenn sie zu einigen Punkten dann was Richtiges sagen, reicht das ja nicht aus. Also es reicht nicht, etwas zu sagen, was teilweise richtig ist, sondern wir brauchen schon eine Theorie, die als Ganzes irgendwie die Verhältnisse adäquat erfasst, würde ich sagen, und auch einen Weg weist, sie zu überwinden und andere menschenfreundlichere Verhältnisse an ihre Stelle zu setzen. Also wo, vielleicht nochmal, um konkreter zu sagen, wo ich denke, dass der Gegenstandpunkt schon sehr schädlich ist. Also ich glaube, sie lenken schon die Aufmerksamkeit weg von den Fragen, mit denen man sich jetzt eigentlich beschäftigen müsste, als jemand, der den Kapitalismus überwinden will. Also ganz groß die Frage, wie bauen wir in Deutschland oder auch allgemein, das gilt dann teilweise auch für andere Länder, da kann man ähnliche Schlussfolgerungen ziehen, wie bauen wir eine starke kommunistische Partei auf? Wie erreichen wir die Arbeiterklasse? Wie verändern wir ihr Bewusstsein? Mit welcher Strategie kann man eigentlich die Herrschaft des Kapitals besiegen? Welche Rolle spielt dabei zum Beispiel der Kampf in Gewerkschaften oder andere Formen von Massenarbeit? Welche Forderungen und Parolen sind dabei, führen dabei in die richtige Richtung, welche in die falsche Richtung? Und natürlich auch, unter welchen Voraussetzungen kann eine Revolution siegreich sein? Also das hat historisch noch nie so funktioniert, dass die Kommunisten einfach genug Individuen mit Argumenten überzeugt haben und dann die Macht übernommen haben, sondern also da hat auch Lenin einiges zu geschrieben, ne, was der GSP auch völlig ignoriert, was das zum Beispiel mit dem Zustandekommen einer revolutionären Krise zu tun hat, also dass der Staat selbst in eine Krise geraten muss, damit überhaupt so ein Fenster sich öffnet, in der eine Revolution möglich ist. Das ist nämlich nicht zu jedem Zeitpunkt möglich. Und so weiter und so fort. Ne? Das sind ganz viele Fragen und ich könnte die Liste jetzt noch groß erweitern, da kommt noch sehr viel mehr dazu. Und sehr vieles davon sind einfach Fragen, wo der GSP gar keine Antworten drauf gibt, weil er das für irrelevant hält, in diese ganzen Strategiefragen zum Beispiel, damit beschäftigen sie sich gar nicht, oder eben ganz falsche, also in Bezug jetzt auf, wie baut man den Sozialismus auf oder so, ne? Oder wie erreicht man das, wie verändert man das Bewusstsein der Leute, mit denen wir reden, da geben sie ganz falsche Antworten, da haben wir jetzt drüber geredet. Ja, und da denke ich schon, dass man dann sagen muss, jeder kritische Kopf, also jeder, der merkt, dass der Kapitalismus ein schlechtes System ist und der sich fragt, was zu tun ist und der dann beim Gegenstandpunkt landet, das ist erstmal nicht gut. Also der ist erstmal für die Schaffung einer kommunistischen Kraft, die für das System wirklich zum Problem werden kann, ist der erstmal verloren. Also vielleicht nicht für immer oder so, aber also beim Gegenstandpunkt wird er die richtigen Antworten jedenfalls nicht finden. Und das heißt nicht, dass sie nicht auch gute Sachen sagen können. Also ich höre mir auch gerne manchmal Sachen von 99:1 an oder so, wo man natürlich eine inhaltliche Affinität hört schon zum Gegenstandpunkt. Das ist oft auch interessant und so, aber ich glaube, insgesamt ist halt das, was der Gegenstandpunkt anbietet als Theorieangebot, ist schon eine Sackgasse und man muss das bekämpfen, das würde ich schon sagen. Okay, ich bin mir sicher, wir kriegen Reaktionen auf diesen Beitrag und dass die Diskussion ein bisschen weitergeht. Bestimmt. Ich freue mich auch schon sehr. Ja, aber erstmal, Thanasis, vielen Dank, dass du heute wieder in der Kommunistenkneipe warst und wir bedanken uns erstmal. Ja, sehr gerne, jederzeit wieder. Ja, kommen wir bestimmt drauf zurück. Also, vielen Dank und auch dir, Paddy, bis nächstes Mal. Tschüss. Von mir auch danke und macht's gut, Leute. Liebe Kneipenfreundinnen, noch nicht wegschalten, denn wir haben eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube oder auf Spotify. Und was ihr auch noch machen könnt, ihr habt neben diesem Abo-Button noch die Möglichkeit, auf Spotify und auf YouTube diese kleine Glocke zu drücken. Und wenn ihr das macht, verpasst ihr keine einzige Folge mehr, denn ihr werdet direkt benachrichtigt, wenn neue Folgen hochgeladen werden. Und für YouTube auch ganz wichtig, für Algorithmus, liken und wenn ihr Bock habt, auch kommentieren und ja, in allen Fällen natürlich auch gerne teilen, wenn ihr die Folge gut fandet. Und ihr könnt uns auch finanziell unterstützen. Ihr findet unsere PayPal-Daten oder unsere Kontodaten jeweils in der Beschreibung. Vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen Dank für jede noch so kleine Unterstützung.